Linda, was ist das, an das du dich erinnerst? Und das dir unangenehme Gefühle bereitet? Sind es Bilder? Oder ist es deine Stimme? Okay. Sie hat die Frage schon nonverbal beantwortet. Wenn ihr auf ihre Augen geachtet habt, könnt ihr sehen, dass sie sich nach oben links bewegten und danach nach unten rechts. Sie erzeugte eine eidetisch-visuelle Vorstellung und hatte dann ein Gefühl dazu. Linda, wenn du dieses Bild siehst, bekommst du bestimmte Gefühle, die unangenehm für dich sind. Jetzt möchte ich, dass du dir noch einmal das Bild anguckst und dann herausfindest, ob du wieder dieses unangenehme Gefühl bekommst, wenn du es anguckst. Jetzt. Und ich möchte, dass du es gründlich machst. Du kannst deine Augen schließen und es ganz genau angucken. Pause. Als sie das Gefühl voll erlebt, berührte ihre rechte Schulter. Ihr könnt an allen ihren Reaktionen sehen, dass Linda die Wahrheit sagt. Wenn sie dieses Bild sieht, fühlt sie sich schlecht. Es gibt ein vergangenes Erlebnis, bei dem sich die Dinge nicht ganz so entwickelt haben, wie du es gerne gewollt hättest. Das ist eine Untertreibung, wenn ich eben richtig gehört habe. Linda, richtig, stimmt genau. Also kommt dir von Zeit zu Zeit ein Bild in den Sinn, und wenn du daran denkst, bekommst du die gleichen Gefühle, die du damals als Resultat dieser Erfahrung hattest. Jetzt möchte ich, dass du darüber nachdenkst, welche Ressource du damals in der betreffenden Situation gebraucht hättest, um anders zu reagieren. Um so zu reagieren, dass du den Ausgang der Situation besser hättest akzeptieren können. Warte noch. Denn ich möchte zuerst sagen, was ich mit Ressource meine. Mit Ressource meine ich nicht irgendeine Hilfe von außen oder so etwas. Was ich unter Ressource verstehe, ist mehr Zuversicht, mehr Selbstsicherheit, mehr Vertrauen, mehr Fürsorglichkeit. Jede internale Ressource. Von damals bis jetzt ist einige Zeit verflossen. Ich weiß nicht, wie viel. Aber während dieses Intervalls hast du als Mensch Ressourcen dazu bekommen, zu denen du damals keinen Zugang hattest. Ich möchte, dass du unter diesen Ressourcen eine auswählst, die dir damals hätte helfen können, eine völlig andere Erfahrung zu machen. Ich möchte nicht, dass du mir sagst, welche es ist. Ich möchte nur, dass du daran denkst, welche es sein könnte. Pause. Als sie an die Ressource denkt, berührt er ihre linke Schulter. Haben diejenigen von euch, die aufgepasst haben, irgendwelche Veränderungen bemerkt? Lasst uns die Reaktion, die sie durch das Bild bekommt, Y nennen. Und die neue Ressource, die sie damals brauchte, X. Jetzt eine Demonstration. Welche der beiden Reaktionen ist dies? Er berührt ihre rechte Schulter. Ihr solltet jetzt in der Lage sein, die Farbveränderungen und die Veränderung der Lippengröße und der Atmung zu erkennen und sehen, dass sie dabei zittert. Das ist es, was wir Y genannt haben. Welche Reaktion ist das jetzt? Er berührt ihre linke Schulter. Nun, wenn ich sage, dass sie diese Ressource X braucht, dann gebe ich verbal genauso viel Information, wie ihr sie von eurem Klienten bekommt, wenn sie euch erzählen, was sie für Wünsche haben. Wenn Klienten sagen, ich möchte selbstsicherer sein, ich möchte vertrauensvoller sein, ich möchte fürsorglicher sein, ich möchte andere Leute mehr respektieren können, dann geben sie euch damit exakt die gleiche Informationsmenge, als wenn sie gesagt hätten, ich brauche X. In einer bestimmten Hinsicht haben sie euch sogar noch weniger gegeben. Denn wenn sie sagen, ich möchte selbstsicherer sein, werdet ihr eure Bedeutung von selbstsicher nehmen und sie auf ihr Verhalten anwenden. Würden sie sagen, nun, was ich brauche, ist etwas X, dann würdet ihr nicht das Risiko eines Missverständnisses eingehen. Manchmal denke ich, es würde leichter sein, in einer Fremdsprache Therapie zu machen, in einer Sprache, die man vorher noch nicht gesprochen hat. Auf diese Weise würde man verhindern, in der Illusion zu arbeiten, dass die Worte, die man den anderen sagen hört, für ihn die gleiche Bedeutung haben wie für einen selbst. Und glaubt mir, das ist eine Illusion. Nun, warum läuft die Reaktion Y ab, wenn ich Ihre rechte Schulter berühre? Hast du bemerkt, dass sie abläuft? Hat irgendjemand hier im Raum es mitbekommen? Was geht hier vor sich? Im Moment haben wir Geisterstunde. Linda, glaubst du an die Freiheit des Willens? Linda, ja. Er berührt ihre rechte Schulter. Nun, wer zieht die Muskeln um deinen Mund herum zusammen? An wessen Willensfreiheit glaubst du? Freiheit des Willens ist eine witzige Phrase. Sie ist auch eine Nominalisierung. Als du auf meine Bitte hin hier hochkamst, machtest du damit eine Aussage über deinen freien Willen. Ich sagte, ich möchte, dass jemand hier hochkommt, der sich Bilder macht, die er sich nicht machen will. Das bedeutet, dass sich irgendjemand Bilder macht und du es nicht bist. Es ist dein Unbewusstes oder deine Mutter oder alle beide. Nun, was läuft hier? Ist es schon jemandem klar geworden? Frau, als du sie gebeten hast, sich tief in sich selbst zu versenken und das Bild anzusehen, hast du ihr in dem Moment die Hand auf die Schulter gelegt, als sie Kontakt zu den schlechten Gefühlen hatte. Dadurch hatte sie eine Assoziation zu der Berührung. Willst du damit sagen, dass sie jetzt jedes Mal die Reaktion zeigen wird, wenn ich ihre Schulter so berühre? Er berührt wieder ihre rechte Schulter und die Reaktion Y läuft ab. Mann, sieht so aus. Ich stimme dir zu. Wie könnte es sein, dass etwas mit einer so durchschlagenden Wirkung von der modernen Psychologie übersehen worden wäre? Hier sitzt ihr erwachsene Menschen. Die meisten von euch waren auf einem College und in der Mehrzahl seid ihr professionelle Kommunikatoren. Ihr habt etwas über Menschen gelernt und etwas darüber, wie Menschen funktionieren. Wie bekommt ihr das auf die Reihe? Klingelt es bei dem Namen Pavlov? Es ist eine ganz schlichte Reizreaktion-Konditionierung. Linda hat etwas Bestimmtes erlebt als Reaktion auf eine zugangsschaffende Frage von mir, nämlich über diese Erfahrung, die sie verändern möchte. Als sie diese Erfahrung wieder voll aufleben ließ, da ich ihre Reaktion beobachtete, wusste ich, wann es soweit war, brauchte ich sie nur zu berühren. Die Berührung ist jetzt assoziiert mit der gesamten Erfahrung, an die sie sich zurückerinnert hat. Es ist der gleiche Prozess wie der, den sie verändern möchte. Wie kommt es, dass sie automatisch in diese Gefühle geht, wenn sie sich das Bild macht? Sie sieht ein Bild, wumm, sie hat die unerfreulichen Gefühle. Es ist der gleiche Prozess. Befindet sich eine Person in einem bestimmten Bewusstseinszustand wie Linda, während sie durch die Erfahrung Y geht, so kann man in jedem System eine neue Dimension einführen, wie zum Beispiel eine Berührung. Wir nennen sie einen Anker. In diesem Fall ist es ein kinästhetischer Anker. Immer wenn ich diese Berührung mit dem gleichen Druck an der gleichen Stelle von Lindas Körper wiederhole und sie sich nicht gerade in anderen, stärkeren und konkurrierenderen Bewusstseinszuständen befindet, wird sie dadurch wieder vollen Zugang zu dieser Erfahrung haben. Meiner Meinung nach stellt dieses Vorgehen eine der besten heimlichen Techniken dar, die ihr als Therapeuten oder Kommunikatoren anwenden könnt. Damit erreicht ihr beinahe alles. Bei ungefähr 90% der Klienten besteht die therapeutische Arbeit darin, ihre kinästhetische Reaktion auf auditive oder visuelle Stimuli zu verändern. Mein Mann macht mir schlechte Gefühle, meine Frau macht mich immer wütend. Wir wollen jetzt einen Weg demonstrieren, und es ist nur einer, es anzuwenden. Linda, ich möchte jetzt, dass du noch einmal zurückgehst in diese Erfahrung. Schließe deine Augen und geh hinein in die Erfahrung. Dieses Mal möchte ich, dass du diese Ressource mitnimmst, der berührt ihre linke Schulter. Und ich möchte, dass du dich selbst siehst, wie du in einer ganz neuen Weise reagierst. Geh sie vollständig durch, so lange, bis du zufrieden bist. Was sie jetzt macht, ist es noch einmal durcherleben, mit der verfügbaren neuen Ressource, die nicht verfügbar war, als sie es das erste Mal erlebte. So lange, bis sie mit ihrer Reaktion in dieser Situation zufrieden ist. Wir nennen diesen Prozess die Veränderung der persönlichen Geschichte. Man geht zurück in seine persönliche Geschichte mit Ressourcen, die man damals nicht hatte. Wir wissen nicht, um welchen Inhalt es sich dabei handelt. Und es gibt auch keine Notwendigkeit, das zu wissen. Sie durchlebt diese Erfahrung jetzt. Danach wird sie zwei Geschichten haben. Die reale, in der sie die Ressource nicht hatte, und die neue, in der sie sie hatte. Wenn es vollständige Erfahrungen sind, und das stellen wir durch das Ankern sicher, dann dienen beide gleich gut als Wegweiser für zukünftiges Verhalten. Linda, sie öffnet die Augen und lächelt breit. Es ist herrlich. Okay, Linda. Ich möchte jetzt, dass du zurückgehst und dir noch einmal das alte Bild machst. Das, was dir schlechte Gefühle gegeben hat. Und teile mir mit, was passiert. Ihr Beobachter, was seht ihr? X oder Y? Und das ist jetzt der Punkt, wo es wirklich auf sensorische Erfahrung ankommt. Ihr könnt Therapie machen, aber das Wichtigste dabei ist zu wissen, ob sie funktioniert oder nicht. Mann, ich sehe eine Mischung aus X und Y. Was passiert in deinem Erleben, Linda, wenn du dieses Bild siehst? Fühlst du dich dann genauso wie vorher? Linda, nein, ich fühle mich nicht genauso. Gib nichts vom Inhalt preis. Erzähle uns nur, worin der Unterschied besteht. Linda, meine Angst ist verschwunden. Nun, ihr könnt eure Arbeit doch auf einem anderen Wege überprüfen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Ankern zu benutzen. Jetzt passt auf. Er berührt ihre rechte Schulter. Ist es die gleiche Reaktion, die die Berührung vorhin hervorgerufen hat? Frau, zum Teil. Genau, teilweise. Wäre sie vollständig durch eine andere ersetzt worden, so würde man, meine ich, dem Klienten damit einen schlechten Dienst erweisen. Wenn wir es in unserem Beruf mit Wahlmöglichkeiten zu tun haben, dann damit Wahlmöglichkeiten hinzuzufügen und nicht damit sie zu verringern, indem wir ein rigides Reizreaktionsgefüge durch ein anderes ersetzen. Wenn ihr einen Klienten habt, der sich jedes Mal, wenn er zur Arbeit geht, klein, hilflos fühlt und ihr schafft es, dass er in der gleichen Situation jedes Mal selbstsicher, glücklich und zuversichtlich ist, so denke ich, ist er nicht besser dran als vorher. Nach wie vor kann er dann nur in einer Weise reagieren. Und wenn ihr nur eine Wahlmöglichkeit habt, seid ihr ein Roboter. Wir denken, die therapeutische Tätigkeit besteht darin, aus Robotern Menschen zu machen. Das ist keine leichte Aufgabe. Wir alle sind robotisiert. Ein Teil eurer Aufgabe besteht darin, diese Situation unbewusst so zu verändern, dass die Menschen in ihrem Verhalten tatsächlich Wahlmöglichkeiten praktizieren. Egal ob bewusst oder unbewusst. Was ist eine Wahlmöglichkeit? Für mich besteht eine Wahlmöglichkeit darin, viele Reaktionen auf den gleichen Stimulus zu haben. Habt ihr euch schon einmal klar gemacht, dass in jedem neuen Buch, das ihr lest, meistens kein einziges Wort neu ist? Dass es nur neue Sequenzen der gleichen Worte enthält? Wo ihr auch hingeht, ihr hört immer die gleichen alten Worte. Nur neue Sequenzen der gleichen alten Worte. Und jedes Mal, wenn ich einen Science-Fiction-Roman lese, ist es wieder das gleiche Ding. Praktisch jedes Wort, das wir heute benutzt haben, war ein altes Wort. Wie könnt ihr da noch Neues lernen? Wir müssen jetzt noch etwas machen, was sehr wichtig ist. Linda hat die Wahlmöglichkeit hier in diesem Raum, das habt ihr alle gesehen. Wir möchten, dass sie diese Wahlmöglichkeit auch in anderen Kontexten hat. Ihr alle habt schon einmal die folgende Erfahrung gemacht. Ihr arbeitet mit einem Klienten. Und ihr und der Klient wisst beide, dass er neue Wahlmöglichkeiten hat. Er verlässt den Therapieraum und ihr seid froh und der Klient ist glücklich und kongruent. Nach 2 Wochen kommt er wieder. Also es hat nicht so ganz, ich weiß nicht, wie es kam, ich wusste oder noch schlimmer. Er kommt zurück und trägt euch exakt das gleiche Problem vor, mit nur minimaler Erinnerung daran, dass er vor 2 Wochen sogar schon daran gearbeitet hat. Linda war hier oben in einem veränderten Bewusstseinszustand. Sie hat ihr Bewusstsein radikal verändert, um sich eine alte Erfahrung zugänglich zu machen und sie mit einer neuen Ressource zu integrieren. Das Wichtige dabei ist, und das war die wesentliche Einsicht der Familientherapie vor 20 Jahren, wenn ihr einfach Veränderungen induziert, während der Klient sich in dem veränderten Bewusstseinszustand befindet, der als Institution, Therapieraum oder Gruppensetting bekannt ist, ist es sehr unwahrscheinlich, dass schon beim ersten Mal ein vollständiger Transfer auch nur eines Teils der Ergebnisse eurer Arbeit stattfindet. Ihr werdet sie mehrmals wiederholen müssen. Ihr müsst sicher sein, dass das Neugelernte und Verstandene die neuen Verhaltensweisen, die neuen Wahlmöglichkeiten aus diesem veränderten Bewusstseinszustand heraus in den betreffenden Kontext der realen Welt mitgenommen werden. Es gibt ein sehr einfaches Verfahren, das wir Überbrücken oder Future Pacing nennen. Es verbindet die neue Reaktion mit dem betreffenden Kontext und ist eine weitere Anwendung des Ankerns. Ihr wisst, welches die neue Reaktion ist. Und ihr wisst, dass die Person sie in einem bestimmten Kontext zur Verfügung haben möchte. Also stellt ihr einfach die folgende Frage: Was ist das Erste, was ihr seht, hört oder fühlt, an dem ihr erkennen könnt, dass ihr in dem Kontext seid, in dem ihr diese neue Wahlmöglichkeit braucht? Linda, es gibt andere Situationen in deinem gegenwärtigen Leben, die dir ähnlich sind, die du in diesen Bildern gesehen hast, nicht? Situationen, in denen du genauso reagierst wie auf das Bild vorhin, anstatt so, wie du es gerne möchtest. Was ich jetzt wissen muss, ist: Woran kannst du erkennen, dass ein Kontext der Situation in dem Bild ähnlich ist? Hat es etwas damit zu tun, was du siehst? Ist es der Klang einer Stimme, die Art, wie jemand spricht, oder die Art, in der dich jemand berührt? Linda, die Art, wie jemand guckt. Okay. Ich möchte, dass du dir ansiehst, wie dieser Mensch guckt. Und während du es siehst, und jedes Mal, wenn du etwas Ähnliches siehst, wirst du dieses fühlen. Er berührt den Ressourcenanker. Ich möchte, dass du daran denkst, dass du über diese ganz bestimmte Ressource verfügst. Das ist Überbrücken. Es nimmt nur 1,5 oder 2 Minuten in Anspruch und stellt sicher, dass das Ergebnis eurer Arbeit in die reale Welt mitgenommen wird. Der gleiche Stimulus, der in der Vergangenheit das stereotype, schlecht angepasste Verhalten vorgerufen hat, das Gefühl, das sie ändern wollte, dient jetzt als Stimulus, auf den die Ressource als Reaktion folgt. Jetzt wird sie in dem Kontext, in dem sie sie braucht, automatisch Zugang zu der neuen Wahlmöglichkeit finden. Nicht nur im Therapieraum, in der Gruppe oder in der Institution. Es ist eine Stimulus-Stimulus-Konditionierung. Ihr werdet nicht dort sein, um ihre Schulter zu berühren. Also nehmt ihr ein Element aus dem aktuellen Kontext und macht es zum Auslöser für ihr neues Verhalten. Am besten geeignet, um als Auslöser zu dienen, sind diejenigen Elemente, die vorher die Auslöser für das unerwünschte Verhalten waren. Ist es die Stimme ihres Chefs, auf die hin sie sich hilflos fühlt? Dann macht diese Stimme zum Auslöser für den Zugang zu Ressourcen wie Kreativität, Zuversicht oder was auch immer. Sonst, wenn die alten Anker, die noch existieren, stärker sind als die von euch eingesetzten, werden sich die alten gegenüber den neuen durchsetzen. Genau das ist es, was die Entwicklung der Familientherapie vorangetrieben hat. Man nahm schizophrene Kinder, steckte sie in die Psychiatrie, gab ihnen Smarties in der richtigen Reihenfolge und es ging ihnen besser. Sie waren wohlauf, normal, glücklich und lernten. Und dann steckte man sie zurück in die Familien und es dauerte nur Wochen und sie waren wieder schizophren. Also sagte man sich: Ah, es gibt irgendetwas in der Familie, was das Kind so bleiben lässt, wie es ist. Also werden wir die ganze Familie behandeln. Man muss nicht die ganze Familie behandeln. Es gibt eine Art vorzugehen, eine Wahlmöglichkeit. Wenn die Familie da ist, sind die Anker da. Und man kann sie benutzen. Tatsächlich, ich werde es demonstrieren. Du kannst dich wieder auf deinen Platz setzen, Linda. Vielen Dank. Ich möchte gerne, dass 2 Leute hier hochkommen und ein Ehepaar spielen. Vielen Dank, Larry, Susie. Du als Ehefrau, könntest du dich bei mir beklagen? Was ist es, was er tut oder nicht tut? Susie: Er trinkt zu viel Bier. Und nie sieht er Fußball mit mir. Nie sieht er Fußball mit dir? Und wie fühlst du dich dann? Susie: Wütend, im Stich gelassen. Im Stich gelassen. Also, was du möchtest, ist etwas Aufmerksamkeit von ihm. Susie: Genau. Und wenn du versuchst, Aufmerksamkeit von ihm zu bekommen, was... Da seht, er ging sofort hoch in den visuellen Zugang. Rums. Genau das passiert üblicherweise. Die Frau sagt, ich habe das Gefühl, ich brauche, dass er mich berührt. Und der Mann blickt nach oben. Nun, ich sehe nicht, wofür das gut sein soll. Und dann kommt er nach Hause und sagt, sieh dir das an, dieses Chaos hier. Ich kann diese Unordnung nicht mit ansehen, darauf sie. Aber so ist es doch gemütlich. Hier kann ich jetzt mit Ankern arbeiten. Ich sage, nun, mir fällt es schwer, das zu glauben. Lass es mich überprüfen. Also gehe ich hier rüber zum Ehemann und stelle ihm ein paar rhetorische Fragen, einfach um Reaktion hervorzurufen. Ich sage, Larry, ich möchte dir eine Frage stellen. Gibt es Augenblicke, in denen du das Gefühl hast, jetzt wäre ich gerne nah bei ihr und möchte ihr Aufmerksamkeit geben und ihr meine Zuneigung zeigen? Augenblicke, in denen du ihr ganz nah sein möchtest. Gibt es solche Augenblicke? Larry, sicher gibt es die. Er berührt Larrys Handgelenk. Nun, aus meiner Erfahrung als Therapeut weiß ich, dass Paare oft Schwierigkeiten mit Worten haben. Denn die Menschen können nicht gut mit Worten umgehen. Keiner bringt den Erwachsenen den Gebrauch von Worten bei, schon gar nicht den Kindern. Ich möchte dir deshalb empfehlen, Susi, Folgendes zu versuchen. Ich werde dir ein nonverbales Signal geben, das du in den nächsten 2 Wochen mit Larry ausprobieren kannst, um herauszufinden, ob er im Moment wirklich offen ist und dir Aufmerksamkeit schenken kann. Ich möchte, dass du Folgendes tust. Jedes Mal, wenn du gerne 5 oder 10 Minuten seiner ungeteilten Aufmerksamkeit hättest und etwas Zuneigung von ihm bekommen möchtest, gehst du zu ihm und hältst ihn so am Handgelenk fest. Okay? Kannst du es gleich einmal machen? Ich möchte sicher gehen und überprüfen, ob du weißt, wie ich es meine. Jetzt, Susi, wenn du es machst, sieh ihn an. Und der wird mit dem Kopf schütteln oder nicken. Und je nachdem, ob er das Gefühl hat, dass es der richtige Moment ist, etwas Zeit mit dir zu verbringen oder nicht. Auf diese Weise bekommt er von dir eine Botschaft, die eindeutig ist. Denn wenn du zu ihm hingehst und sagst, schrille Stimme stößt an seinen Arm, guckst du mit Fußball? Könnte er das falsch interpretieren. Ich kann dieses Paar gehen und es ausprobieren lassen. Ich werde ihr sagen, also, du darfst es nur 2-mal am Tag benutzen. Natürlich wird sie neugierig sein und es versuchen. Und was liegt unter dem nonverbalen Signal? Ein Anker. Was wird also passieren? Wird er ein Ja nicken oder mit dem Kopf ein Nein schütteln? Nun, die ersten paar Male, wenn sie es macht, wird sie jeweils das ganze Muster durchlaufen. Aber es wird sich sehr schnell begradigen. Sie wird ins Zimmer kommen und anfangen, ihre Hand nach ihm auszustrecken. Und das wird genug sein. Ziemlich schnell wird sie fähig sein, reinzukommen und ihn einfach anzusehen. Und es wird die gleiche Reaktion hervorrufen. Paare kommen deshalb in Schwierigkeiten, weil sie nicht wissen, wie sie beim Partner Reaktion hervorrufen können. Die Reaktion, die sie bekommen wollen, ist vollständig anders als die, die sie tatsächlich bekommen. Zum Beispiel angenommen, ich habe hier einen Typen, der zu gerne möchte, dass sie manchmal kommt und ihn verwöhnt. Also sitzt er auf der Bettkante und starrt auf den Boden. Sie nimmt natürlich an, das bedeutet, er braucht mehr Raum für sich selbst. Also was macht sie? Sie verlässt das Zimmer. Sie landen, 17 Jahre später, in der Therapie. Und er sagt zu mir, sie unterstützt mich nicht, wenn ich Hilfe brauche. Und sie sagt, das mache ich wohl. Und er sagt, in den ganzen 17 Jahren hast du es noch nie gemacht, wenn ich es wirklich gebraucht hätte. Ich frage ihn, wie zeigen Sie ihr, dass Sie sie brauchen? Er sagt, nun, wenn ich auf der Bettkante sitze, zeige ich es ihr. Und sie sagt, ha, oh, ich dachte, du wolltest allein sein. Das ist es, warum wir sagen, die Reaktion, die ihr bekommt, ist der Sinn eurer Kommunikation. Auf diese Weise könnt ihr die Reaktionen, die sich die Leute wünschen, mit ihrem eigenen Verhalten verbinden. Wenn jetzt Susi hier Zuwendung von ihm bekommen möchte, so hat sie einen direkten Weg, diesen Teil von ihm zu aktualisieren. Wenn ihr einem Paar einige Anker gegeben habt, fangen sie an, es von selbst zu machen, ohne jemals rauszubekommen, was passiert ist. Auf einmal bekommen sie, was sie wollen, auf mysteriöse Weise. Das ist eine Möglichkeit, die Technik des Ankerns bei Paaren einzusetzen. Die meisten Paare haben sich ganz einfach an das Verhalten des Partners gewöhnt und damit aufgehört, irgendetwas Neues miteinander zu machen. Nicht, dass sie dazu nicht fähig wären, aber sie sind dermaßen in rigiden Interaktionsmustern verankert, dass sie nichts Neues mehr tun. So gut wie nie stoße ich auf irgendeine andere ernsthafte Dysfunktion bei Paaren als auf die, dass sie sich in rigide Muster hineingewöhnt haben. Wenn es rigide und sich fortlaufend wiederholende Muster und Reaktionen gibt, die ihr unterbrechen wollt, so könnt ihr zuerst etwas Unerfreuliches oder die Aufmerksamkeit Bindendes ankern und dann diesen Anker ziehen, wenn das Muster oder die Reaktion ablaufen. Vor kurzem habe ich mit einem Paar gearbeitet. Seine ganze Erfahrung in seinem Leben bestand darin, sich Bilder von Möglichkeiten zu konstruieren, und ihre Lebensaufgabe bestand darin, auf alles, was er sagte, mit einem eidetischen Bild von irgendetwas zu reagieren, das ähnlich war, und dann mit ihm darüber zu sprechen, wieso es nicht funktioniert. Er sagte meinetwegen, ich möchte gerne in die Decke unseres Schlafzimmers ein Oberlicht einbauen. Und sie sagte dazu, wir waren doch drüben bei so und so im Haus, und ihr Oberlicht war undicht. Sie hatten niemals irgendeine andere Art der Kommunikation. Es gab nichts anderes. Ich machte die Therapie mit den beiden in meinem Wohnzimmer. Ich betrat den Raum, setzte mich und sagte, wissen Sie, ich bin ein richtiger Stadtmensch. Und das Leben hier draußen bringt eine Menge Überraschungen mit sich. Gestern lief doch tatsächlich eine Klapperschlange mitten durch mein Wohnzimmer. Genau hier durch. Können Sie sich das vorstellen? Hier über den Fußboden. Es war scheußlich. Während ich das erzählte, richtete ich meinen Blick auf den Fußboden hinter ihren Stühlen und folgte mit meinen Augen langsam einer fiktiven Schlange, als schlängele sie sich über den Fußboden. Dann fing das Paar an, sich zu unterhalten. Jedes Mal, wenn sie anfingen zu streiten, blickte ich wieder auf den Fußboden und sie hörten damit auf. Ich fing damit an, diese Art der Unterhaltung als einen Anker für ihren Abscheu vor Schlangen einzusetzen. Nachdem ich das ungefähr eine Stunde lang gemacht hatte, hörten sie mit dieser Art der Unterhaltung auf. Sie war zu unerfreulich, denn nach einer Weile war ihre Abscheu vor Schlangen mit dem Streiten verknüpft. Wenn ihr ein Gespräch mit Leuten anfangt und den Verdacht habt, dass es nötig werden könnte, sie zu unterbrechen, so könnt ihr sie in dieser Weise vorbereiten, bevor ihr mit der Sitzung anfangt. Ihr könnt mit eurem Verhalten unterbrechen, so wie eben beschrieben, oder mit Worten. Oh, warten Sie einen Moment, was? Oder ihr könnt auf ihren Knöchel sehen und fragen, sind Sie allergisch gegen Bienenstiche? Das wird Ihre Aufmerksamkeit binden. Halt, ich denke gerade an etwas, was ich behalten möchte, um es aufzuschreiben. Die Technik des Ankerns ist eine faszinierende Angelegenheit. Ihr könnt die Luft zum Ankern machen und die Leute werden darauf reagieren. Jeder gute Schauspieler macht durch seine Bewegungen die Luft zum Anker, indem er Dinge, Begriffe in den leeren Raum hinein definiert. Kürzlich machte ich ein Seminar für Verkaufsstrategen. Und jemand sagte, Sie sagen immer, wir sollen flexibel sein. Was ist, wenn man die ganzen Sachen durchprobiert hat und die Leute immer noch total negativ reagieren? Ich sagte nun, das Erste ist, dass man sich etwas zur Seite bewegt. Dann zeigt man dorthin, wo man vorher stand und spricht darüber, wie schrecklich das ist. So etwas nennt man Dissoziation. Dann kann man zurückgehen und den harten Kurs probieren. Wenn man sieht, dass sie darauf negativ reagieren, kann man einen Schritt zur Seite gehen und sagen, nun, diese Art der Unterhaltung vergrault die Leute. Und irgendetwas anderes probieren. Diejenigen von euch, die wirklich daran interessiert sind, im Hervorbringen von Verhaltensweisen flüssiger zu werden und die es langsam langweilt, die Leute immer nur am Knie oder am Unterarm zu berühren, fangen an zu begreifen, dass die Technik des Ankerns eines der universellsten und generalisierbarsten Dinge ist, die wir jemals gemacht haben. Einmal hielt ich einen Vortrag vor 250 Leuten, ziemlich ernsthafte Psychologen. Ich machte es akademisch, sprach über Repräsentationssysteme und Bücher und schrieb Gleichungen an die Wandtafel. Mitten in meinem akademischen Vortrag ging ich einfach zur Kante des Publikums, blickte einen Moment nach oben und sagte, »Das ist ja verrückt!« und fuhr fort in meinem Vortrag. Etwas später blickte ich wieder hoch und machte es noch einmal. »Das ist ja wirklich verrückt!« Das machte ich einige Male, während ich weitersprach, und die meisten Leute in den ersten 4-5 Reihen waren in ihrer Aufmerksamkeit fixiert und starrten auf diesen Punkt an der Decke. Dann ging ich rüber auf die Seite und sprach sie direkt an. Ich konnte Armlevitationen erreichen und weitere unbewusste Reaktionen hervorrufen. Wenn die Leute bemerken würden, dass das, was sie machen, nicht funktioniert, und dann etwas Neues machen würden, dann wäre es eine wirklich interessante Erfahrung für sie, mit Paaren zu arbeiten. Eigentlich müssten Sie vorher noch etwas anderes machen. Sie müssten sich Klarheit darüber verschaffen, welches Ergebnis Sie erreichen wollen, und dann darauf achten, ob Sie Ihrem Ziel näher kommen oder nicht. Was wir auch schon mit Paaren gemacht haben, ist, ihnen die Fähigkeit wegzunehmen, miteinander zu reden. Ihr dürft so lange nicht miteinander sprechen, bis ich es euch wieder erlaube. Wenn ich euch doch dabei erwische, werde ich euch Warzen anhexen. Sie müssen neue Verhaltensweisen hervorbringen, und selbst wenn überhaupt nichts anderes dabei herauskommt, werden sie zumindest interessant füreinander.